Erster viele Zöllner und Sünder kamen zu Jesus, weil sie ihm zuhören wollten. Zweiter die Pharisäer und Schriftgelehrten beschwerten sich darüber und sagten, dieser Mann empfängt Sünder und isst sogar mit ihnen. 3. Daraufhin erzählte Jesus ihnen dieses Gleichnis, Vierter, wer von euch, der 100 Schafe hat und eines davon verliert, lässt nicht die 99 anderen in der Wüste zurück und sucht das Verlorene, bis er es findet? Fünfter und wenn er es gefunden hat, legt er es voller Freude auf seine Schulter. Sechster er geht nach Hause, ruft seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein verlorenes Schaf gefunden. 7. Ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude über einen Sünder sein, der bereut, als über 99 gerechte Menschen, die keine Reue brauchen. Achter oder welche Frau, die 10 Silbermünzen hat und eine davon verliert, zündet nicht eine Lampe an, kehrt das ganze Haus und sucht sorgfältig, bis sie die Münze findet? Neunter und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, denn ich habe die Silbermünze gefunden, die ich verloren hatte. Zehnter genauso sage ich euch, es gibt Freude bei den Engeln Gottes über einen einzigen Sünder, der bereut. Elfter Jesus erzählte weiter, ein Mann hatte 2 Söhne. Zwölfter der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater, Vater, gib mir den Teil des Erbes, der mir zusteht, da teilte der Vater sein Vermögen zwischen den beiden Söhnen auf. 13. Wenige Tage später nahm der jüngere Sohn alles, was er hatte, und reiste in ein fernes Land. Dort gab er sein ganzes Geld für ein ausschweifendes Leben aus. 14. Nachdem er alles ausgegeben hatte, kam eine große Hungersnot über das Land, so dass er anfing, Not zu leiden. 15. Deshalb suchte er Arbeit bei einem Bürger dieses Landes, der ihn auf seine Felder schickte, um Schweine zu hüten. 16. Er wünschte sich, seinen Hunger mit den Schoten zu stillen, die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm etwas. 17. Da dachte er nach und sagte, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben genug Brot, während ich hier vor Hunger sterbe. 18. Ich will aufstehen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gegen Gott und gegen dich gesündigt. 19. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn genannt zu werden. Behandle mich wie einen deiner Tagelöhner. 20. Also stand er auf und ging zu seinem Vater. Als er noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater, bekam Mitleid, rannte ihm entgegen, umarmte ihn und küsste ihn. 21. Der Sohn sagte zu ihm, Vater, ich habe gegen Gott und gegen dich gesündigt. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn genannt zu werden. 22. Aber der Vater sagte zu seinen Knechten, bringt sofort das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an die Hand und Schuhe an die Füße. 23. Bringt das gemästete Kalb herbei und schlachtet es, damit wir essen und feiern können. 24. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, er war verloren und ist gefunden worden, und sie begannen zu feiern. 25. Sein älterer Sohn war auf dem Feld. Als er nach Hause kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. 26. Er rief einen der Knechte und fragte, was das bedeute. 27. Der Knecht antwortete ihm, dein Bruder ist zurück, und dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wiedergefunden hat. 28. Da wurde der ältere Sohn wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Sein Vater kam heraus und versuchte, ihn zu überreden. 29. Er antwortete seinem Vater, sieh doch, ich diene dir schon so viele Jahre und habe nie ein Gebot von dir missachtet. Trotzdem hast du mir nie eine Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. 30. Aber als dieser dein Sohn zurückkam, der dein Geld mit Prostituierten verschwendet hat, da hast du für ihn das gemästete Kalb schlachten lassen. 31. Der Vater sagte zu ihm, mein Kind, du bist immer bei mir, und alles, was ich habe, gehört auch dir. 32. Aber wir mussten feiern und uns freuen, weil dieser dein Bruder tot war und wieder lebendig wurde, er war verloren und ist wiedergefunden worden.